WDR 2 Weihnachten mit Jürgen Weyer. Frohe Weihnachten allerseits. When the snowman brings the snow, well, he might just like to know he's put a great big smile on somebody's face. And if you jump into your bed, quickly cover up your head. Don't you lock the doors? You know the sweet Santa Claus is on his way. Well, I wish it could be Christmas every day. When the kids start singing and the band begins to play. Oh, I wish it could be Christmas every day. So let the bells ring out for Christmas. When we're skating in the park, and if the storm cloud paints it dark, then your rosy cheeks go light my merry way. My merry way. Now the frostiness appears and they've frozen up my beer. So we'll light by the fire till the sleep simply melts them all away. Yeah. Well, I wish it could be Christmas every day. First, I'd like to say a massive thank you to Ferncom for having the lovely Christmas party today. Thank you to Radio 1 for your support in the last 12 months. And Merry Christmas and Happy New Year to everyone that's listening. Love you guys. When a snowman brings the snow, well, he just might like to know he's put a great big smile on somebody's face. And if you jump into your bed, quickly cover up your head. Don't you lock the doors? You know the sweet Santa Claus is on his way. Well, I wish it could be Christmas every day. Oh, when the kids start singing and the band begins to play. Oh, I wish it could be Christmas every day. Merry Christmas. WDR 2 ist hier mit einer Warnmeldung für die Autofahrer. Vorsicht auf der A2 Dortmund-Hannover. In Höhe des Kreuzes Bad Oeynhausen sind Fahrradfahrer auf der Autobahn. Bitte da ganz vorsichtig fahren. Ich weiß, und das kann man nicht an jedem Tag des Jahres sagen, ich weiß, was Herbert Grönemeyer gestern Abend gegessen hat. Würstchen gibt es bei Grönemeyers nämlich immer an Heiligabend, damit sich niemand mit einem üppigen Festmahl abmühen muss. Hier ist Herbert Grönemeyer in WDR 2 Morgen. Aktuelle Single. Liegen meine Sterne im Gewühl, fang die Tage an, mit mir zu streiten. Sind die Grenzen längst gesetzt, werd ich zu viel? Und ist der Weg zu mir irgendwann zu weit, selbst dir zu weit? Wirst du morgen noch mit mir tanzen? Bleibst du in deiner Liebe fest? Wirst du dich für mich verwenden? Bestehen wir zusammen jeden Test? Untersuchst du mit mir Horizonte? Widmest du mir dein Gedicht? Sind die Punkte abgeschritten? Löschst du das Licht? Ich hab so oft meine Lippen riskiert. Die Welt war für mich eine einzige Enge. Ich hab vor dir meine Wahrheiten frisiert. Du lotstest mich durch mein Gemenge. Du bist mein Vorbote, meine Batterie, mein Betrieb. Mein fein Matrose, ich bin stolz, dass du mich liebst. Wirst du morgen noch mit mir tanzen? Bleibst du in deiner Liebe fest? Wirst du dich für mich verwenden? Bestehen wir zusammen jeden Test? Untersuchst du mit mir Horizonte? Widmest du mir dein Gedicht? Sind die Punkte abgeschritten? Löschst du das Licht? Wirst du dich für mich verschwenden und vergisst einfach den Rest? Wirst du immer bei mir liegen, solange man uns beide lässt? Wirst du mit mir überfliegen, mich bejahen, wenn ich dich frag? Noch so viel kann aus uns werden bis zum letzten Tag. Ich brauch keinen Schlaf, wer wacht, gewinnt. Ich schlag mich durch, bin die Gnade los und für eines, ich bin für dich bestimmt. Du lässt mich alles vergessen, was in meinem Kopf rumsteht. Du explodierst mit mir ins Leben, bis die Welt sich rückwärts dreht. Du lässt mich durch deine Augen sehen, was ich nicht sehe. Du nimmst mich in dein Vertrauen, in dein Gewicht. Ja! Wirst du morgen noch mit mir tanzen und vergisst einfach den Rest? Lichtest du mit mir die Anker, machen wir in Fahnen helfen fest. Untersuchst du mit mir Horizonte, findest du mir dein Gedicht? Sind die Punkte abgeschritten, löschst du das Licht? Der 2 am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, ich habe selbst beobachtet, da war der eine oder andere Kofferraum doch ein wenig zu klein gestern Abend auf dem Weg von Oma nach Hause mit der ganzen Familie vom Heiligen Abend feiern. Da gingen in manchen Fällen gar nicht alle Geschenke rein in den Kofferraum. Aber zugegeben, diese Probleme haben natürlich die Leute nicht, die sich versprochen haben, wir schenken uns nichts. Wir haben im Prinzip alles, was wir so brauchen. Da gibt es keinen besonderen Grund, zu Weihnachten was zu kaufen. Absolut nichts, ne. Und ich finde das angenehm. Eigentlich sollte man sich Gedanken machen, aber es ist auch angenehm, wenn man sich keine Gedanken machen braucht und trotzdem vom Partner so anerkannt wird. Wir machen keine Geschenke mehr aus dem Grunde, weil wir uns immer eine Reise gönnen. Dann fahren wir immer vorher in Urlaub und das ist alles. Ich kann nachvollziehen, wenn jemand keine Geschenke mehr verteilen möchte. Weil Geschenke heutzutage ja so sind, dass der eine schenkt, dann der nächste meint, er müsste mehr schenken, der andere meint wieder, er müsste das wieder übertrumpfen und. Das ist halt, was nicht mehr so schön ist. Wir haben das in der Familie ein bisschen anders gemacht. Also wir machen das nicht mehr so, dass man jedem beschenkt, sondern wir haben das so gemacht, dass wir wichteln und dann halt nur eine Person in der Familie beschenken. Und dann halt über einen bestimmten Wert. Ist halt einfacher, weil wir auch eine sehr große Familie sind. Anstatt, dass ich 6 oder 7 Geschenke kaufe, kaufe ich halt dann nur eins und dann halt mit Bedacht. Klingt ja sehr vernünftig. Allerdings sagt die Erfahrung auch, gewonnen übrigens durch mehrere Dutzend Weihnachtsfeste, wir schenken uns nichts, sagt diese Erfahrung, dieses Versprechen ist sehr gefährlich. Das ist ganz dünnes Eis, denn wenn auch nur einer sich nicht dran hält, dann kann niemand mehr für den familiären Weihnachtsfrieden garantieren. Das wäre dann fatal, sag ich mal, sollte nicht so sein. Das fände ich da nicht gut. Entweder man schenkt sich was oder man schenkt sich nichts. Aber dann zu sagen, man will es aus irgendwelchen Gründen nicht machen und dann hat einer, da bringt man ja den anderen in Verlegenheit. Das müsste nicht so sein. Das ist ja nicht schlimm. Man schenkt ja nicht, um wieder beschenkt zu werden. Also ich glaube nicht, dass ich ein Ersatzgeschenk suchen würde. Nee, wir kriegen aber auch nichts weiter. Wir wissen das. Also wenn mich dann jemand beschenken würde, warum auch immer, klar, würde ich das Geschenk annehmen. Ich fände es unhöflich, zu Weihnachten zu sagen, nee, nehme ich dann nicht an. Ist mir noch nicht passiert, dann wäre ich im Moment wahrscheinlich verblüfft und dann würde ich da mich bedanken Und ja, dann würde ich vielleicht ein Gläschen Sekt aufmachen und dann würde ich das so hinnehmen. Ja, in einer solchen Situation ist vermutlich mehr Diplomatie und Geschick gefragt als in der UN-Vollversammlung. Deshalb wäre es schön, wenn Sie uns verraten könnten, wie das bei Ihnen geklappt hat, sich nichts schenken zu Weihnachten. Lief das jetzt reibungslos oder sprechen große Teile der Verwandtschaft seit diesem gewagten Vorhaben kein Wort mehr miteinander? Haben sich alle dran gehalten? Und was ist passiert, als Tante Monika doch für alle eine Kleinigkeit hervorgezaubert hat? Wir brauchen Ihre Erfahrung, um weihnachtlichen Fehlentwicklungen in den kommenden Jahren vorzubeugen. Wir schenken uns nichts. Wie hat das funktioniert? Schicken Sie uns bitte eine Mail. wdr2@wdr.de. The best time of the year is calling me home. The best time of the year and I won't be alone. The best time of the year I'll share it with you. When I look in your eyes, all my dreams will come true. The best time of the year. Sarah Connor in WDR 2, man könnte auch sagen, die Schwester von der Frau von Bushido. Tell you what I Heute nicht wirklich so ist, wie man sich das für Weihnachten wünscht, Oliver Klein. Es regnet und es ist sonnig. Ja, genau. Also es gibt wenigstens mal ein bisschen Sonne zwischendurch. Also im Vergleich zum gestrigen grauen, nassen, windigen und milden Heiligabend ist das eine leichte Steigerung, aber beständig sieht anders aus. Es ist eher so ein bisschen das Aprilwetter heute. Also etwas Sonne, dann kommen aber überwiegend wieder dichte Wolken ins Spiel, bringen immer wieder Schauer, zum Teil mit Graupel, vielleicht sogar Blitz und Donner. Und oberhalb von etwa 400-500 Metern durchaus auch mit Schnee. Also wenigstens oben ist es dann ansatzweise winterlich und ein bisschen weiß jetzt heute, zum Beispiel auf dem kahlen Asten. Im Moment leichter Schneegriesel, minus 1 Grad, ein paar Flocken auch in der Eifel oben. Also da, wer Schnee sehen will, kann dann zunehmend fündig werden im Tagesverlauf, weil diese Schauer dann doch immer wieder ihre Fracht dort oben ablassen können. Dort bleibt es auch um die 0 Grad auf dem kahlen Asten. Ansonsten etwas kälter als gestern, aber noch ziemlich weit weg vom Winter, so bei 4 bis 8 Grad am Nachmittag. Und der Wind ist wieder relativ böig. Ein paar starke Böen sind auf jeden Fall dabei. Das heißt, auch morgen hätte er Weihnachten ja nochmal die Chance, weiß zu werden. Wird Weihnachten das nicht so wirklich nutzen überall, ne? Wird nicht so richtig nutzen. Die Temperaturen gehen zwar weiter runter. Morgen liegen wir nur noch so etwa bei 1 bis 5 Grad in den tieferen Lagen. Und oberhalb von 500 Metern hält sich dann auch tagsüber Frost. Aber von den Mengen, die runterkommen, sieht das morgen sehr bescheiden aus. Für viele bleibt es eher trocken, mit zeitweiligem Sonnenschein zumindest. Insgesamt aber auch dickeren Wolken, die hier und da noch ein paar Schauer bringen. Aber das ist von der Menge her wenig. Aber was dann fällt, wird auf jeden Fall im Bergland, wie gesagt, bei leichtem Frost morgen auch liegen bleiben. Gestern haben wir ja angekündigt, die weiße Weihnacht kommt, aber mit Verspätung erst am Wochenende. Bleibt ihr dabei? Es ist sehr schwierig im Moment, muss man sagen. Also am Samstag ist auf jeden Fall eine sehr spannende Lage. Ein kräftiges Tief rückt uns auf die Pelle von Westen her. Im Moment ist allerdings noch nicht klar, inwieweit Nordrhein-Westfalen jetzt davon erfasst wird. Wenn das richtig reinkommt, dann ist am Samstag einiges los in Sachen Schnee und Schneeregen bis ins Flachland. Da können sogar größere Mengen rauskommen. Das rechnet zum Beispiel das englische Wettermodell ziemlich landesweit rein, während der amerikanische Wetterdienst eher nur im Südwesten NRWs so einen Streifschuss andeutet, also mehr Richtung Eifel. Der Schnee im Rest des Landes im Norden und Osten dann weitgehend trocken. Also das muss man jetzt mit dem nächsten Modelllauf heute Abend und morgen mal abwarten, wiefern da was los ist. Aber auf jeden Fall schon mal die Warnung, Samstag kann was passieren, es kann zu einem richtigen Wintereinbruch kommen und danach wird es sogar ein bisschen kälter noch Richtung Sonntag und dann auch die letzten Tage des Jahres, dann allerdings eher auf der trockenkalten Schiene mit zum Teil sogar mäßigem Nachtfrost. Das Weihnachtswetter. Oliver Klein war das aus dem WDR 2 Wetterstudio. Danke, schöne Weihnachten. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines, fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, peace. I'd be cold as a stone and rich as a fool to turn. Es ist 10:30. WDR 2 Verkehrsservice. Und auch um 10:30 haben wir keine Meldungen über Verkehrsstörungen. Es ist alles frei auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen an diesem ersten Weihnachtsfeiertag. Sie haben WDR 2 eingeschaltet. An diesem ersten Weihnachtsfeiertag, das hier ist The Script mit den Superheroes. Und ich bin Jürgen Meier und freue mich, dass Sie bei uns sind. They took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for hits, stick a blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode. She's got a lion's in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. 'Cause they've taken too much hits, stick a blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode. Yourself a merry make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Hier ist WDR 2. Weihnachten, das ist doch mal eine sehr schöne Gelegenheit, auch mal an die Menschen in anderen Ländern zu denken, denen es nicht vergönnt ist, ein paar Tage in Ruhe und Frieden zu verbringen und die es einfach nicht können, ganz entspannt die Geburt Jesu zu feiern. Erleben Sie jetzt Cirque de Funès. Was? Nein! Oh. Ein Energiebündel räumt auf. Und tritratrulala. Und jetzt wird immer flott die Lichterkette um die Hüften gewickelt und der innere Tannenbaum wird brandgerodet, denn jetzt steht hier an. Was? Was denn, Chef? Naturellement. Die Bescherung, denn wir sind in Frankreich, Frankreich, ach, und da gibt es jetzt heute und hier die Geschenke, oui, nicht so wie bei diesen trübtasseligen Deutschen, die streberhaft schon am Vorabend sich bei nieselregigem Dämmerlicht die eingepackten Wollsockenhalter und normierten DIN A4 Füllfederhalter um die Ohren hauen, no, hier in Frankreich, in diesem Land, wo man sich kein Deodorant, sondern ein Baguette unter den Arm klemmt, da ist es jetzt soweit, oui. Es gibt Geschenke. Für uns, Chef? Nein. Doch. Oh, ich rede natürlich vom schönsten Geschenk auf Erden. Sie meinen Ihre Frau, Chef? Was? Nein. Oh, wenn du Lurch noch einmal diesen sirenenartigen Östrogentanker mit Säuseltourette und Problem-Autopilot als Geschenk bezeichnest, dann schenke ich dir einen Wellness-Besuch direkt in Luzifers Höllenfritteuse. Oui, denn das macht mehr Spaß. Also, was wollen Sie nun bescheren? Na, was wohl? Die Franzosen. Bitte was? Los, wickelt mich in Geschenkpapier ein, fädelt mir eine große Schleife in den Bauchnabel rein und dann lasst mich langsam vom Eiffelturm herab, damit alle Franzosen frohlocken und glückselig werden, denn le cadeau, c'est moi. Das Geschenk bin ich. Da habt ihr eure Bescherung, los. Ich brauche noch Rentiere. Cremeschnitte! Cerco de Funès. Was? Nein, oh. Ein Energiebündel räumt auf. Der 2 ist hier, eine Warnmeldung für die Autofahrer. Vorsicht auf der A2 Dortmund Richtung Hannover. Da liegt in Höhe von Lauenau ein Kantholz auf der Autobahn. Sie sind eine der populärsten Bands der Welt. WDR 2 präsentiert Fleetwood Mac Live 2015. Das einzige Deutschlandkonzert in der legendären Rumors-Besetzung mit Christine McVie am 4. Juni in Köln. Karten überall im Vorverkauf, auf wdrshop.de und an der Ticket-Hotline. 0221 567 89 022. Fleetwood Mac, live. Präsentiert von WDR 2. Immer Ihre Musik. The city is covered in snow tonight. The children fast asleep. I'm waiting for him, but he's nowhere in sight. And I wonder if he can hear me. WDR 2 am ersten Weihnachtsfeiertag. Na, auch kein Geschenk bekommen. Das kann dann vielleicht dran liegen, dass sie vielleicht nicht immer brav waren oder dass sich der Rest der Familie tatsächlich an das Vorhaben gehalten hat. Wir schenken uns in diesem Jahr nichts. Leider funktioniert das nicht immer sehr gut. Deshalb hat uns auch diese Warnung aus Gelsenkirchen erreicht. Darin heißt es, selbstverständlich funktioniert es nicht. Schon zigmal ausprobiert. Entweder man ist beleidigt, weil der andere komischerweise dann doch kein Geschenk hat. Oder man hält sich dran und steht wie ein Depp da, weil man selbst keines hat. Teilweise funktioniert es allerdings, zum Beispiel bei den Kösters in Greven. Hans-Dieter Köster hat uns geschrieben, meine Frau und ich beschenken uns mit einer gemeinsamen Reise. Das entspannt die Vorweihnachtszeit ungemein und bringt keinerlei Hektik. Wir werden das weiter so machen. Und Angelika Reindorf warnt uns, man darf nicht sagen, wir schenken uns nichts. Es muss heißen, wenn jemand nichts schenken möchte, dann ist das okay. Ich liebe es nämlich, Geschenke zu machen und manchmal ist das nur eine Muschel aus dem Rhein. Deshalb warnt auch Barbara aus Dortmund, es gibt Leute, die einfach gerne schenken und denen sollte man auch die Freude lassen, ohne sich verpflichtet zu fühlen. I was close your eyes. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds all over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes. Zwei am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja, dass der Weihnachtsmann in Rot eine Erfindung eines Cola-Brauseherstellers ist, das hat sich ja inzwischen schon rumgesprochen. Aber dass Rudolf, das rotnasige Rentier, auch noch eine Werbefigur sein soll, macht mich ein bisschen traurig. Ende 1980. 1939 beauftragt Kaufhauschef Montgomery Ward einen Werbetexter, sich eine Weihnachtsgeschichte auszudenken, die man den Kunden als Werbegeschenk mit auf den Weg geben kann. Der Werbeprofi muss nicht lange nachdenken. Für seine kleine Tochter hat er bereits die Geschichte von einem Rentier erfunden, das von den anderen Tieren wegen seiner roten Nase verlacht wird. Die Geschichte entwickelt sich für Montgomery Wards Kaufhaus schnell zum Werbehit. Allein zu Weihnachten 1939 werden 2,4 Millionen Exemplare der Geschichte an Kunden verteilt. Reich macht das Rentier den Werbetexter zunächst jedoch nicht. Erst als der Kaufhauschef seinem Texter generös die Rechte an seiner eigenen Geschichte überträgt, wendet sich für ihn das Blatt. Sein Schwager Johnny Marks vertont die Geschichte zu einem Song, den Country-Sänger Gene Autry 1947 aufnimmt und zu einem der weltweit meistverkauften Lieder überhaupt macht. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen, but do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you'll go down in history. Even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you'll go down in history. My love is stronger now than you'll ever know, and I won't ever let you go. My love is wider than the ocean can be, and it's deeper than the deep blue sea. My love goes higher than a mountain can rise, and I see it there in your eyes. My love gets tougher when the going gets rough, and believe me, I got more than enough. Keep trying, babe, keep holding on. There's a place we belong, where things are good, where love is strong. I'm never ever gonna leave you to cry on your own. Never ever gonna not go and pick up the phone. I'm never ever gonna let you be chilled to the bone. No, no, never. 2. Nachrichten. Um 11 Uhr mit Anja Gawlik. Die Themen: Vertreter der christlichen Kirchen fordern mehr Solidarität mit Flüchtlingen. Im Ukraine-Konflikt gibt es wenig Hoffnung auf eine schnelle Lösung. Und das Wetter: Regenschauer bei Temperaturen bis 8 Grad. Papst Franziskus hat die Menschen zu mehr Nachsicht und Milde im Umgang miteinander aufgerufen. In der traditionellen Christmette im Petersdom sagte er, die Welt brauche Zärtlichkeit. Noch vor Beginn der Weihnachtsfeierlichkeiten im Vatikan hatte der Papst mit Flüchtlingen gesprochen, die in einem Lager nahe der nordirakischen Stadt Erbil leben. Aus Rom berichtet Tilman Kleinjung. In dem Telefonat zog er eine direkte Linie von der Weihnachtsgeschichte zum Los der Christen, die auf der Flucht vor dem Terror der IS-Milizen sind. Sie seien wie Jesus in der Nacht seiner Geburt. Auch für ihn habe es keinen Platz gegeben, auch er musste fliehen. Für Papst Franziskus ist das Weihnachtsevangelium ein Beweis für die Geduld Gottes mit den Menschen. Trotz Gewalt, Krieg, Hass und Unterdrückung habe Gott die Menschheit nicht aufgegeben, sagte Franziskus in seiner Weihnachtspredigt im Petersdom. Mit Rücksicht auf die Kräfte des 78-jährigen Papstes begann die Christmette bereits um 21:30 Uhr abends. Heute wird er sich vom Balkon des Petersdoms aus mit der Weihnachtsbotschaft an die Welt wenden und den Segen Urbi et Orbi spenden. Auch Vertreter der christlichen Kirchen in Deutschland haben in ihren Weihnachtsbotschaften mehr Solidarität mit Flüchtlingen angemahnt. Kardinal Wölki erinnerte in seiner ersten Christmette als Kölner Erzbischof daran, dass Maria und Josef in Bethlehem an vielen Türen abgewiesen wurden. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom, rief dazu auf, persönliche Kontakte mit Flüchtlingen zu suchen. Dadurch bekämen die Schicksale dieser Menschen ein Gesicht. In China sind die Behörden zu Weihnachten verstärkt gegen christliche Gemeinden vorgegangen. Vor allem in der östlichen Provinz Zhejiang ließen Zensoren in den vergangenen Tagen mehr als 400 Kreuze von Kirchendächern entfernen. Geistliche und Gläubige, die dagegen protestierten, wurden festgenommen. Christliche Feiern wurden verboten, auch in Kindergärten und Schulen. Schon vor Monaten hatte die kommunistische Führung Pfarrer aufgefordert, den christlichen Glauben, wie es hieß, an China anzupassen. Dies gilt als Umschreibung dafür, sich dem kommunistischen Herrschaftsanspruch unterzuordnen. In China leben nach amtlichen Angaben 23 Millionen Christen. Unabhängige Wissenschaftler schätzen die Zahl auf bis zu 100 Millionen. Die neuen Friedensgespräche im Ukraine-Konflikt haben bisher kein Ergebnis gebracht. Vertreter der ukrainischen Regierung und der Separatisten hatten gestern in Minsk mehrere Stunden miteinander geredet. Auch Vertreter aus Russland und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa saßen mit am Tisch. Die prorussischen Separatisten sprachen danach von zähen Verhandlungen, sonst wurde nichts bekannt. Bei den Gesprächen geht es um eine dauerhafte Waffenruhe, den Abzug von schweren Waffen und den Austausch von Gefangenen. Nordkorea hat scharf kritisiert, dass Sony die Satire über ein Attentat auf Machthaber Kim Jong-un jetzt doch zeigt. Ein Diplomat nannte den Film eine unverzeihliche Verhöhnung. Dadurch werde die Würde von Kim Jong-un verletzt. Sony hatte den Filmstart letzte Woche abgesagt, nachdem Hacker das Filmstudio angegriffen und unbekannte Terrordrohungen verschickt hatten. Die USA vermuten, dass Nordkorea dahinter steckt. Seit heute läuft die Satire doch in einigen Kinos in den USA. Gestern konnte man sie auch schon im Internet sehen, gegen eine Gebühr. Die Partei des israelischen Außenministers Lieberman wird von einem neuen Korruptionsskandal erschüttert. Nach Angaben der Polizei wurden 24 Verdächtige aus dem Umfeld der ultranationalistischen Partei Unser Haus Israel festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Bestechungsgelder gezahlt oder angenommen zu haben. Gegen Lieberman selbst sind bisher keine Vorwürfe laut geworden. In Israel wird Mitte März ein neues Parlament gewählt. Die Partei Unser Haus Israel könnte dabei zum Zünglein an der Waage werden und zum Beispiel einer Mitte-Rechts-Regierung zur notwendigen Mehrheit verhelfen. In Deutschland sind noch Milliarden D-Mark im Umlauf. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank horten die Deutschen weiter rund 13 Milliarden D-Mark Scheine und Münzen, auch fast 13 Jahre nach der Euro-Einführung. Vor allem von den Münzen wollen sich die Menschen nicht trennen. Experten vermuten, dass viele die D-Mark aus Erinnerungsgründen behalten. Und so wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Gewittrige Regenschauer erwarten uns heute, nur zwischendurch scheint die Sonne, am Abend auch Graupel, im Bergland auch Schneeschauer. Bei lebhaftem Westwind werden maximal 8 Grad erreicht, oberhalb von 500 Metern minus 1 bis plus 3 Grad. Morgen scheint vom Niederrhein bis nach Ostwestfalen länger die Sonne, sonst ist es bewölkt und kurze Regen- oder Schneeschauer sind möglich bei Werten zwischen minus 3 und plus 5 Grad. Und am Samstag kommt vor allem im Südwesten stärkerer Schneefall bei 0 bis plus 3 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr. WDR 2 Verkehrsservice. Keine Meldungen, alles ruhig auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen. WDR 2 Weihnachten. Mit Jürgen Mayer. Schönen guten Morgen oder wie wir gerne in diesen Tagen sagen, ho ho. We waited all. Something about Christmas time, something about Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Say Lennox. Ja, das ist die mit den kurzen blonden Haaren und Annie Lennox ist nicht nur eine fantastische Musikerin, sie ist auch politisch unglaublich engagiert. Sie bezeichnet sich selbst als aktive Feministin, sie ist Botschafterin einer Entwicklungshilfeorganisation, sie kämpft für die Unabhängigkeit Schottlands, sie streitet für Menschen in Südafrika und in Israel und anderswo. Heute wird Annie Lennox 60 Jahre alt. Für WDR 2 gratuliert Oliver Rustemeyer, einer tollen Frau, und lässt sich von Dave Stewart noch mal ganz genau erklären, was so toll ist an dieser Frau. There was something about her immediately. It's kind of like an air of sadness, I think, really. But like a sort of beautiful sadness. Es ist diese Traurigkeit in ihrem Blick, eine wunderbare Traurigkeit. Dave Stewart fällt das sofort auf, als er Annie Lennox 76 zum ersten Mal über den Weg läuft. Aus einer privaten Beziehung wird gleichzeitig auch eine berufliche. Dave Stewart und Annie Lennox spielen in den 70ern in zwei Bands, doch erst im dritten Anlauf gelingt ihnen als Duo der ganz große Durchbruch in den 80ern. Als Eurythmics die ersten Hits. 83 touren sie bereits triumphal mit synthetisch poppigem, europäischen, neumodischem Sound durch Amerika. Mitte der 80er sind die Eurythmics auf ihrem Höhepunkt. An der Spitze einer Welle junger Künstler, die mit teils einfachstem elektronischen Equipment und in grellem Neon-Outfit den Rock der 70er verdrängen. What a pair of useless losers. And on the other hand, there's something magical about the story. We did have a shared dream and it was musical. Diese ganzen Synthie-Popper damals, was für ein Haufen künstlerischer Dilettanten, sagt Annie Lennox heute. Auf der anderen Seite, was uns verband, wir hatten alle diesen Traum, den Traum Musik zu machen. Und das hatte in diesem Ausmaß durchaus etwas Magisches. Mit dem Ende der 80er ist auch diese Version ausgeträumt. Mit ihrem Äußeren, von androgyn bis extrem feminin, ist Annie Lennox im Zeitalter des Videoclips zwar ein Gesicht der 80er, doch im Hintergrund gibt der öffentlichkeitsscheue Dave Stewart den Ton an. Annie Lennox stört das. Sie will musikalisch mehr mitbestimmen. We sort of grew apart and it became impossible for either of us to bear being together in a room. Man habe sich eben auseinandergelebt, privat wie beruflich. Stewart und Lennox können sich nicht mehr ertragen, schon gar nicht auf engstem Raum. Die gebürtige Schottin muss sich allein beweisen. In den 90ern verkaufen sich ihre Soloalben gut. Positives auch privat. Nach ihrer Heirat mit einem israelischen Musik- und Filmproduzenten bringt sie zwei Töchter zur Welt. Doch die Ehe zerbricht. No more I love you. Changes are shifting outside the world. I was in a lot of pain. Music making was like a ladder that could help to get me out of the hole. Die Scheidung mit all ihren Folgen habe Annie Lennox um die Jahrtausendwende in ein tiefes Loch gezogen. Die einzige Leiter daraus, neue Musik zu machen. Ihr letztes Album Nostalgia ist erst vor wenigen Wochen erschienen. Darauf kein Synthie-Pop mehr, sondern dem Alter entsprechend Jazz-Pop. Walking on, walking on, walking on. vor 60 Jahren geboren, Annie Lennox, und sie selbst hat gesagt, Jesus hat mich in den Schatten gestellt, er ist immer einen Tag vor mir dran. WDR2 und WDR2 macht an diesen Feiertagen nicht nur weihnachtlich, sondern auch ziemlich schlau mit gesammeltem Weihnachtswissen. Oder hätten Sie gewusst, woher das kommt mit dem Schenken an Weihnachten? Ich sag nur, mon Dieu. Dass wir uns gegenseitig und vor allem den Kindern an Weihnachten Geschenke machen, dieser Brauch kommt aus Frankreich. Dort geht er auf den heiligen Nikolaus zurück, den Schutzheiligen der Kinder, der am 6. Dezember Namenstag hat. Der Einzelhandelsumsatz im Weihnachtsgeschäft bei uns liegt heute bei 85 Milliarden. Tendenz leicht steigend. Es gibt nur ganz niedrige Zinsen. Das heißt, das Geld kann man genauso gut im Grunde ausgeben. Das machen viele Leute. Fast die Hälfte der Deutschen hat dieses Jahr Weihnachtsgeschenke übers Internet gekauft. verkauft. Der Umsatz bei den Online-Händlern liegt bei 10 Milliarden Euro. Auf Platz 3 der Hitliste für Geschenke insgesamt stehen Lebensmittel und Süßes. Auf Platz 2 Bücher. Platz 1 hält unangefochten der Gutschein. Mit oder ohne Geld? Ein Gutschein? Zum Beispiel 6-mal den Müll rausbringen. Teure Geschenke, die man aber nicht so recht brauchen kann, sind fast so gut wie ein Gutschein. In einer Umfrage gaben 15% der Leute an, dass sie vorhaben, einige der Geschenke nach dem Fest weiterzuverkaufen. Gesammeltes Weihnachtswissen zum Thema Schenken, zusammengestellt von WDR2-Reporter Martin Nusch. Und hier ist Weihnachtsmusik, CeeLo Green mit Rod Stewart. Merry Christmas, Baby, zu Deutsch. Frohe Weihnachten, Kleinkind. Merry Christmas, baby. Short that tree, never nice. I said, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas, and I feel like I'm in paradise. All right. Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music. Underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah. Santa came down the chimney, mm-hmm. 3:30, y'all, and he left all them good presents for my baby. I said, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice. Sure did treat me nice. You bought me all. For me, lying on the floor. I said, Merry Christmas, baby. Sure you treat me nice. Yeah. Said you bought me a diamond ring for Christmas. And I feel like I'm in paradise. I feel like I'm in paradise. Merry Christmas, baby. You sure have treated me well. Es ist 11:30. WDR 2, Verkehrsservice. Mit einer Meldung, der ersten für den heutigen Feiertag. Die A1 Münster Richtung Dortmund ist zwischen Ascheberg und Hamburg-Kumverne gesperrt. Hier ist WDR 2 an Weihnachten. Ich bin Jürgen Meier und das hier sind Slate, was zum Mitsingen. Ride around. WDR 2. Warnmeldung für die Autofahrer. Vorsicht bitte auf der A1 Euskirchen-Köln zwischen Gleuel und Hürth sind Personen auf der Fahrbahn und Vorsicht auf der A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort. Es liegt ein Auspuff zwischen Duisburg-Bickerwerth und Duisburg-Berl auf der Autobahn. Feeling when you hear voices singing, let's be joyful. Es muss ja nicht immer nur beschaulich sein bei Weihnachtsliedern. Es kann auch mal schon ein bisschen zur Sache gehen. Wobei, das wäre wahrscheinlich nichts für Nelly Furtado. Die mag es dann doch lieber ruhig an Weihnachten. Oh, Christmas Eve. Jeez. Oh, am Heiligabend möchte ich zu Hause sein. Umgeben von meiner Familie und Freunden. Wahrscheinlich gebe ich am 1. Januar aber ein Neujahrskonzert. Zu Weihnachten mag ich es aber entspannt. Ich mag Weihnachten. Zwar nicht den Konsumrausch. Ich versuche mich eher auf die Bedeutung von Weihnachten zu besinnen. Dig a little deeper and find the meaning in there. Viertel vor zwölf in WDR 2. Zeit für ein Märchen, aber keins von gestern, sondern eins von morgen. Es wird einmal die WDR 2 Märchen von morgen. Heute Rumpelputin. Einst bemerkte der verzweifelte Prinz Poroschenko von Ukrainien: Es fließt so viel Gas durch mein Reich, aber ich kann kein Gold daraus machen. Plötzlich öffnete sich die Tür und ein kleines Männchen trat herein. Prinz Poroschenko, das ist alles mein Gas, aber du bekommst ein bisschen Transitgebühren und ein bisschen Gas, damit du nicht frierst. Was bekomme ich dafür, wenn ich den Hahn nicht zudrehe? Mein Reich. Frau. Was habe ich gesagt? Zu spät. Die Europäische Union beobachtete, wie ein gar zu lächerliches Wesen mit nacktem Oberkörper auf einem Bein hüpfend sprach: Heute zur Krim reite ich, morgen annektiere ich und übermorgen hole ich von Ukraine das gesamte Land. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelputin heiße. So annektierte das Männchen zuerst die besagte Halbinsel und hatte noch Größeres vor. Doch dann erschien Königin Mutti die Erste. So, jetzt ist aber mal Schluss. Du hast in Poroschenkos Zimmer in Kiew nichts zu suchen. Ab mit dir in den Kreml. Die Krim behalte ich. Und das restliche Ukrainien, das überlege ich mir nochmal. Wenn du meinen Namen errätst. Rumpelputin. Das hat dir der Teufel gesagt. Nö, der Frank-Walter. So, Schluss jetzt. Licht aus, ab mit dir ins Bett. Und wenn der Konflikt nicht gelöst ist, dann kriselt es noch heute. WDR 2. WDR2 präsentiert die Night of the Proms. Großes Orchester, große Stars. Marlon Rodette, Katie Melua, Zucchero, Madeline Juno und natürlich John Miles. Die Night of the Proms. Das Radiokonzert mit den Highlights 2014. Heute und morgen ab 22.30 Uhr. WDR 2. Immer Ihre Musik. Hallo, hallo, bist du auch so gelangweilt, genervt und gestresst von der Enge der Stadt? Bist du nicht auch längst schon müde der Straßen, der Menschen, der Massen? Hast du das nicht satt? Ich kann nicht mehr atmen, seh kaum noch den Himmel. Die Hochhäuser haben meine Seele verbaut. Bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts. Ich halte es hier nicht mehr aus. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hört der Ring auf, Straßen zu füllen. Wenn wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hören die Menschen auf, Fragen zu stellen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Die Stadt frisst die Ruhe mit flackernden Lichtern, schluckt Tage und Nächte in sich hinein. Gehetzte Gesichter in der drängelnden Masse. Jeder muss überall schnell sein. Zwischen den Zeilen habe ich gelesen, dass wir beide weg von hier wollen. Wir stecken hier fest, verschüttet im Regen und träumen vom Sommer in Schweden. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hört der Regen WDR 2. Und es klappt ja doch manchmal ganz prima mit dem Wir schenken uns nichts. Der Beweis kommt von Burga in der Hees. Sie hat uns geschrieben, seit vielen Jahren schenken wir uns auch in diesem Jahr wieder nichts. Und wie jedes Jahr überraschen mein Mann und ich uns trotzdem mit einem Geschenk. Und wie in jedem Jahr freuen wir uns beide drüber, dass wir uns an unsere Abmachung nicht gehalten haben. Obwohl wir bereits seit 45 Jahren verheiratet sind und unsere Kinder aus dem Haus sind, halten wir an dieser Nix-Schenken-Tradition fest. Und das macht Weihnachten für uns dann immer noch spannend. Of inspiration in the air. WDR2. Aber nirgends leg ich an, nein. Jeder Tag neues Leben. Ich schwimm durchs Meer, durchquer die Wüsten. Jeder Berg liegt mir zu Füßen. Ich trotz dem Wind und dem Regen. Die ganze Welt ist nicht genug für mich. Lass alles los, sucht mich nicht. Ich komm nie mehr zurück. Jeder Schritt und jeder Weg applaudiert mir, dass ich lebe. Nur mein Herz nehme ich mit. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir, vergesst, wer ich war. Vergesst meinen Namen. Es wird nie mehr sein, wie es war. Ich bin weg. WDR 2 Nachrichten. Um 12 Uhr mit Detlef Dickmann. Die Themen: Vertreter der christlichen Kirchen fordern mehr Solidarität mit Flüchtlingen. Russland kritisiert die Ermittlungen zu Flug MH17. Und das Wetter: Regenschauer bei Temperaturen bis 8 Grad. Führende Vertreter der Kirchen in Nordrhein-Westfalen haben für Solidarität mit Notleidenden und Flüchtlingen geworben. Der Kölner Erzbischof Kardinal Wölki erinnerte in seiner Weihnachtspredigt an die Bedeutung der Nächstenliebe. Sie solle nicht nur den nahestehenden Menschen gelten, sondern auch denen am Rande der Gesellschaft, Obdachlosen, Drogenabhängigen und Flüchtlingen. Die westfälische Präses Kurschus erinnerte in ihrer Predigt in Bielefeld daran, dass auch Jesus ein Flüchtlingskind gewesen sei. Wer heute Stimmung mache gegen die, die fliehen mussten und bei uns Schutz suchen, verrate die christlichen Werte. In Rom erreichen die Weihnachtsfeierlichkeiten zur Stunde ihren Höhepunkt. Auf dem Petersplatz verkündet Papst Franziskus seine Weihnachtsbotschaft und spricht den traditionellen Segen Obi et Orbi. Im Ukraine-Konflikt zeichnet sich trotz der neuen Friedensgespräche keine Lösung ab. Vertreter der ukrainischen Regierung und der Separatisten hatten gestern in Minsk mehrere Stunden miteinander verhandelt. Offenbar ohne Ergebnis. Ob die Gespräche morgen wie geplant weitergehen, ist offen. Bernd Großheim berichtet. Informationen über den Verlauf des Treffens zwischen OSZE, Ukraine, Russland und den pro-russischen Separatisten sind spärlich. Vertreter der Separatisten sagten lediglich, die Verhandlungen seien schwierig gewesen. Eines der Hauptthemen für die Separatisten war die Wirtschafts- und Finanzblockade der ukrainischen Regierung. Nachdem die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk quasi Staatsoberhäupter gewählt hatten, stellte Kiew die Zahlungen von Renten und Gehältern in die Ostukraine ein. Die wichtigste Voraussetzung für die Beilegung des Konflikts ist eine funktionierende Waffenruhe. Bereits am 5. September war sie vereinbart, seitdem aber immer wieder gebrochen worden. Auch die Einrichtung einer 30 Kilometer breiten Pufferzone, in der keine schweren Waffen stehen sollten, scheiterte. Russland hat die Untersuchungen zu dem abgestürzten Flugzeug MH17 in der Ostukraine scharf kritisiert. Außenminister Lavrov nannte sie in einem Zeitungsinterview einseitig. Alle Normen der zivilen Luftfahrt würden verletzt. Russland ist der Meinung, dass die Ermittler hauptsächlich die prorussischen Separatisten im Visier haben. Die Boeing der Malaysia Airlines war im Juli über der Ostukraine abgeschossen worden. Alle 298 Menschen an Bord wurden dabei getötet. Die prorussischen Separatisten und die ukrainische Führung geben sich gegenseitig die Schuld daran. Weil die meisten Opfer aus den Niederlanden stammten, laufen die Untersuchungen dort. Die pakistanische Regierung zieht Konsequenzen aus dem blutigen Überfall von Taliban-Kämpfern auf eine Schule. Künftig sollen Terrorverdächtige vor Sondergerichten angeklagt werden, denen ein Militärrichter vorsteht. Darauf haben sich Ministerpräsident Sharif und die Führer der Parteien geeinigt. Bernd Muschborowska berichtet. Die pakistanische Justiz sei zu schwach, sagte Sharif. Deshalb seien Terroristen in der Vergangenheit oft straffrei davongekommen. Die Militärgerichte sind ein weiteres Element eines Maßnahmenpakets, das die pakistanische Regierung nach dem Anschlag von Peshawar in der vergangenen Woche angekündigt hat. Zuvor war bereits das seit 2008 geltende Moratorium für die Todesstrafe aufgehoben worden. Todesurteile gegen Terroristen sollen demnach jetzt auch vollstreckt werden. Betroffen davon sind möglicherweise bis zu 500 verurteilte Straftäter. In Hongkong ist die Polizei gegen Anhänger der Demokratiebewegung vorgegangen. Mit Pfefferspray und Schlagstöcken lösten die Beamten eine Kundgebung auf. 12 Aktivisten wurden festgenommen. Die Demonstration war die erste größere, seit die Polizei vor 2 Wochen das Protestlager der Demokratiebewegung geräumt hatte. Auslöser der Proteste sind Pläne der chinesischen Führung. Sie will den Bürgern in der Sonderverwaltungszone Hongkong 2017 zwar erstmals direkte Wahlen erlauben, die Kandidaten will die Regierung aber selbst aussuchen. In den Hochwassergebieten in Norddeutschland entspannt sich die Lage langsam. Nach Angaben der Feuerwehr fallen die Wasserstände oder steigen zumindest nicht mehr. Nach tagelangem Dauerregen waren in Hamburg und Schleswig-Holstein Flüsse über die Ufer getreten. Für den Nordosten von Hamburg kann nach Angaben der Feuerwehr noch keine Entwarnung gegeben werden, weil dort viele Flüsse aus Schleswig-Holstein zufließen. Und so wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Am Nachmittag gibt es weitere Regen- und Graupelschauer, im Bergland Schneeschauer. Nur zwischendurch scheint die Sonne. Bei lebhaftem Wind werden maximal 8 Grad erreicht, oberhalb von 500 Metern minus 1 bis plus 3 Grad. Morgen scheint vom Niederrhein bis nach Ostwestfalen länger die Sonne. Sonst ist es bewölkt und kurze Regen- oder Schneeschauer sind möglich, bei Werten zwischen minus 3 bis plus 5 Grad. Und am Samstag vor allem im Südwesten stärkerer Schneefall bei 0 bis plus 3 Grad. Die Zeit, 12.05 Uhr. WDR 2, Verkehrsservice. A1, Köln Richtung Dortmund, zwischen Burscheid und Warmundskirchen, 3 Kilometer stockender Verkehr wegen einer Baustelle. A1, Köln Richtung Dortmund, zwischen Hagen Nord und dem Westhofener Kreuz, nach einem Unfall, 4 Kilometer stockender Verkehr. Und A3, Oberhausen Richtung Köln, zwischen Köln-Mühlheim und Köln-Delbrück, 2 Kilometer Stau. WDR 2, Weihnachten. Und wir machen es uns auch weiter schön weihnachtlich, jetzt zum Beispiel mit Britney Spears. Ich bin Jürgen Mayer, frohe Weihnachten zusammen. Last night I took a walk in the snow. Couples holding hands, places don't go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? Oh. WDR 2. Well, I know a man with nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you're nothing, you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, hole all the trouble, he said. But now the money's gone, life carries on, and I miss it like a hole in the head. Oh, I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, keeping the world from the door. She said the world's just a puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? 'Cause he left a hole in my heart, hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, but now that he's gone, well, life carries on, and I miss him like a hole in the head. Well, sometimes you can't change and you can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes. We've got holes. But we carry on. WDR 2 Reportermomente 2014. Zugegeben, der Reportermoment 2014 von Kerstin Hermes ist eine ziemliche Luftnummer, aber auch nur, weil er sich in einem Flugzeug abgespielt hat. In einem ganz besonderen Flugzeug. Es war der Siegerflieger nach der Fußball-WM in Brasilien von Rio nach Berlin. Die Spieler schlafen vorne in der Business Class. Das Trainerteam hat ganz vorne in der First Class seine Ruhe. Und hinten in der Holzklasse sitzen Freunde und ein paar Journalisten. Mittendrin meine Kollegin Kerstin Hermes. Und die kriegt fast ein halbes Jahr später immer noch Gänsehaut, wenn sie an diesen Moment denkt. Wir waren vielleicht 2 Stunden in der Luft, als der Vorhang zur Business Class aufging. Ich habe das im ersten Moment überhaupt nicht so richtig mitbekommen. Erst als plötzlich alle so ein bisschen hektisch wurden, habe ich genauer hingeguckt. Und da stand dann tatsächlich der DFB-Generalsekretär mit dem Pressesprecher im Gang und hatte auf dem Arm, wie so ein Baby, den WM-Pokal. Und schon hatte der erste Kollege von der Zeitung das Ding selbst in der Hand. Und ich dachte nur, um Gottes Willen, hoffentlich läuft er nicht gleich wieder weg damit. Ich will auch. Aber so ging es natürlich jedem. Und irgendwann sagte der Pressesprecher dann tatsächlich, jetzt gibt der Kerstin doch mal den Pokal. Mein Moment. Ich meine, Fußball ist mein Leben. Allein bei der WM in Brasilien dabei zu sein, war für mich schon ein Traum. Und das Finale samt Titel mitzuerleben, hatte ich noch gar nicht so richtig verarbeitet. Und das hat dem Ganzen natürlich jetzt noch die Krone aufgesetzt. Ich dachte im ersten Moment, der ist viel leichter, als ich erwartet hatte und glatter, dieser Pokal. Und dann habe ich dem Pressesprecher mein Fotoapparat in die Hand gedrückt. Er hat einmal abgedrückt, einmal. Ich dachte nur, wenn das jetzt nichts geworden ist. Und heute steht dieses Foto mit einer breit grinsenden Kerstin mit dem Pokal im Arm eingerahmt im Arbeitszimmer und im Schlafzimmer. Reportermomente 2014. Auch auf wdr2.de. The garden was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? Blossom caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting? Mit einer Frage: Was macht eigentlich so ein richtiger Star an Weihnachten? Antwort von Chris Rea: Nix. Also nichts anderes als wir auch. Ich sitze mit meiner Familie vor dem Weihnachtsbaum, genau wie jeder andere auch. Richtig klasse fand ich Weihnachten, als ich 9 war, als ich noch alles geglaubt habe.